Extra Tobi. Extra Tobi, der Podcast. Politisch, parteilich, nicht neutral, aber ehrlich. Wunderschönen guten Abend. Jetzt sitze ich zusammen mit Harald. Harald, stell dich doch mal eben vor. Ja, ich bin Harald, der faire Pirat und mit diesem Namen auch in Twitter und in Mumble unterwegs. Und ich bin zwar ein relativer Neupirat, seit einem guten Jahr dabei und habe aber mittlerweile speziell über Mumble und auch über die Streams auch sehr viele Dinge eben in den anderen Bundesländern verfolgt, sodass ich also in jeder Hinsicht begeistert bin über diese Vielfältigkeit in unserer Partei. Und mein Lieblingswahlspruch, den finde ich immer wieder: Vielfalt und Respekt. Ja, jetzt Vielfalt und Respekt ist ein schöner Satz. Jetzt stellen wir ja beide fest, es sind beides Basisgurken und haben ja die Möglichkeit, jetzt in so einem privaten Podcast dann auch mal zu sagen, was wir denken. Ganz frisch ist ja so die Thematik Selbstbeschäftigung in der Piratenpartei, Streit im Bundesvorstand, Bubernd, Kungler und der Rücktritt von Julia Schramm, der mich persönlich jetzt eigentlich nicht besonders bewegt. Und Johannes Ponada, der so meinen einen gehen soll und andere sagen, er soll bleiben. Wie schätzt du das denn ein? Ja, für mich darf ich wieder ansetzen mit Vielfalt und Respekt. Also für mich ist eigentlich ein Bundesvorstand, der vielfältig ist und vielfältig die Partei vertritt mit ganz unterschiedlichen, auch Biografien, ganz unterschiedlichen Sozialisierungen im Hinblick auf das, was eben in dieser Partei auch passiert, eigentlich eine ganz große Chance. Das Problem, was ich sehe, ist eben, dass diese Personen, die jetzt zurzeit in diesem Bundesvorstand zusammen sind, auf der einen Seite zwar ganz gut zusammenarbeiten, aber die gut zusammenarbeiten, werden für die Partei nicht wirklich erkennbar wirksam in der Außenwirkung und auch in... Und nehmen wir noch einen Namen, wer arbeitet denn gut zusammen? Also ich denke mal, dass gut zusammenarbeiten Bubern, Tirsalis, Swanhild und auch der Hilope und dementsprechend... Also wir wollen das noch eben kurz übersetzen. Der Hilope ist der Sven Schomaker. Ja. Und Tirsalis ist Sebastian Nerz, der in Baden-Württemberg auf den Landeslistenplatz 1 gewählt worden ist. Und damit hat er, wenn die Piratenpartei in den Bundestag einziehen, definitiv auch einen Listenplatz, einen Bundestagsmandat, genau, ganz genau. Ja, die scheinen sich ja ganz prima zu verstehen. Ich kann ja nur davon sprechen, was ich so von außen wahrnehme. Und das hat das Schöne, ich muss mich jetzt gerade wieder so dran gewöhnen, dass ich gerade kein Interview mache, sondern wir unterhalten uns ja, das ist ja so ein Krähennestschaden. Moment. Ja. Zum Wohle. Zum Wohle, ja. An einem späten Abend mit einem leckeren Glas Wein und einem leckeren, sage ich mal keinen Namen, Weizenbier. Dunklen Weizenbier. Ja. Dunklen Weizenbier sitzen wir hier. Jetzt weiß ich schon lange, was ich sagen wollte. Vollkommen aus dem Konzept gebracht. Ja, also ich habe mich ja stark gemacht vor einiger Zeit in Sachen Fanshop. Fanshop war die Diskussion, Nordrhein-Westfalen wollte einen Onlineshop haben, der Bund auch. Und ich hatte mich da nur eingebracht, weil ich die Missstimmung zwischen NRW und Bund, Bundesvorstand auflösen wollte. Und im Prinzip bin ich gegen eine Wand gelaufen. Ich muss sagen, es war alles die Intransparenz pur. Es sind Dinge gesagt worden, wo ich mich schlichtweg einfach nur schütteln kann. Es ging zum Beispiel darum, dass, ich will das gar nicht ausholen, weil da kann man 3 Stunden drüber reden, über die ganze Nummer, aber nur so Kleinigkeiten spiegeln wieder wie der Bundesvorstand, und das ist jetzt für mich erstmal allgemein der Bundesvorstand, da fällt Johannes Ponada nicht rein, weil der hatte damit gar nichts zu tun, ich hatte in der Sache. Ganz interessant fand ich die Sache, dass NRW hatte einen Steuerberater und man war in NRW bei einer steuerlichen Sache einer Meinung. Die Meinung war tatsächlich schlussendlich falsch und auch ich habe sehr unterstützt, dass man einen Steuerberater, also einen Fachmann, damit beauftragt, zu prüfen, ob der Weg, den der Bund vorschlägt, den NRW nicht gehen wollte und wenn der Shop kommt, auch nicht gehen wird, dass der für die Piratenpartei eine Gefahr darstellt. Der Bund war genau anderer Meinung. Schlussendlich kam das Ergebnis von Wirtschaftsprüfern. Man hat es dann auf Druck von NRW ja gemacht. Und ich wollte das einsehen, dieses Dokument. Und das ist uns nicht gewährt worden, weil die Bundesschatzmeisterin gesagt hat, das verstehen ja Nicht-Buchhalter nicht. Und deswegen kann da jetzt auch keiner reingucken. Ob das mittlerweile öffentlich ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich hatte Alius mal danach gefragt, Markus Barenhoff, der wusste nichts darüber. Also es ist dann so, wie es beim Bundesvorstand immer ist. Man hat keinen Einblick und wenn es überhaupt einen gibt, so spät, dass es eh nicht mehr relevant ist. Und da ist die Piratenpartei irgendwann mal angetreten, um genau so etwas nicht zu haben. Ja. Wir vertrauen ja den Mitgliedern. Ja, nee, dann wird das zerredet, hieß es dann. Und das ist Politik 1.0. Das war aber nur ein Beispiel für ganz viele Dinge, die passiert sind. Es sollte vor allem alles nicht öffentlich sein. Es waren unglaublich viele Telefonate. Und ich habe einfach nur selber gemerkt, ich habe der Basis, wo ich ja dazugehöre, einen unglaublichen Wissensvorsprung. Ich wusste unglaublich viel und habe ständig nur gemerkt, ich darf nicht drüber reden. Und dann fragt man sich selber, was ist das denn jetzt für eine Nummer? Du bist Pirat und x-mal wird dir gesagt, ja, hier unter uns und da, nee, und schweigen darüber. Und, wobei, wenn ich da kurz einhaken darf, also ich denke auch, dass der Bundesvorstand natürlich eine große Verpflichtung hat, seine Aufgabe in einer bestimmten Art wahrzunehmen. Und was ich eben sehe, wie er sie wahrnimmt, ist eine klassische Konstellation, die eben aus der Politik 1.0 bekannt ist, dass diese Bundesvorstandsmitglieder überwiegend irgendwie ziemlich abgehoben agieren und im Endeffekt nur punktuell und in bestimmten Zusammenhängen in irgendeiner Form für die Basis greifbar sind und auch mit der Basis kommunizieren. Mhm. Und was ich mir vorstellen würde, wäre eigentlich, dass ein Bundesvorstand einen sehr engen Kontakt mit den Landesvorständen halten müsste und über diesen Weg auch wieder mit der Basis kommuniziert. So, jetzt hat man eine kleine Unterbrechung, ungeschnitten. Wir machen so weiter, wie es im wahren Leben ist. Harald, ja. Ja, wie gesagt, ich denke, der Bundesvorstand müsste eigentlich einen sehr intensiven Austausch mit den Landesvorständen pflegen auf der einen Seite, um an der Stelle auch sehr intensiv wahrzunehmen, was in den einzelnen Ländern sich entwickelt und natürlich darüber hinaus auch durchaus diese Kontakte mit der Basis intensivieren. Und wie ich das bisher wahrgenommen habe, geht das ja am sozusagen intensivsten über Mumble und über die Mailinglisten. Und wenn man eben im Moment sieht, die einzigen, die das bisher relativ konsequent tun, ist Bubernd und Johannes Ponada. Alle anderen nimmt man eigentlich nur sehr sporadisch wahr. Und bei Bubernd ist es eben so, dass bei den Sprechstunden, die er ja mittlerweile regelmäßig jeden Montag um 21 Uhr hält, exakt eine Stunde, eben von 21 bis 22 Uhr, war meine Wahrnehmung, dass er am Anfang extrem sperrig rübergekommen ist und jetzt über 7, 8, 9 Sprechstunden, die ich mitbekommen habe, sich schon etwas verändert hat, weil man das Gefühl hatte, er kommt durch diese Kontakte mit der Basis auch ein bisschen mehr wieder sozusagen zu einer Fühlung mit den Piraten. Aber trotz allem ist das natürlich sehr wenig, eine Stunde in der Woche, plus eben halt diverse sporadische Kontakte, die aber überwiegend natürlich mit den Berliner Piraten stattfinden. Und da ist es eben schon so, dass für mich der Bundesvorsitzende in seiner Wirkung für die Partei, also in seiner positiven Wirkung, bisher auch sehr eingeschränkt ist, ne? Also was ich gesehen habe, sind eben einige Podiumsdiskussionen, wo er im fachlichen Bereich unterwegs war, bei Böll-Stiftung oder ähnlichen Gelegenheiten. Und da ist er immer sehr vorsichtig, weil er sich ja auch selber auch in den Sprechstunden immer so präsentiert, dass er ja in erster Linie die Position der Basis vertritt und verteidigt. Das ist interessant, ohne zu wissen, was die Basis möchte. Ja, also die Basis sieht er eben über die vorhandenen Beschlüsse der entsprechenden Parteitage, ne? Weil nur das ist ja sozusagen die vorhandene Relevanz und alles Weitere ist für ihn erstmal, ja, eben, das ist noch nicht spruchreif, also darf er dazu nichts sagen und wird auch dazu nichts sagen, ne? Und was mich eben auch gewundert hat, das hat eigentlich ein bisschen mit politischem Instinkt für mich zu tun, ist, dass er in einer der Sprechstunden, jetzt einer der letzten Sprechstunden, gesagt hat, ja, ich schaue mir Interviews und Podiumsdiskussionen von Bundesvorstandskollegen nicht an. Da habe ich keine Zeit für und das macht für mich auch keinen Sinn oder sinngemäß. So hat er das dargestellt. Ich kann mich daran erinnern, und das ist für mich einfach so ein Punkt. Ich denke, wenn ich Bundesvorsitzender bin und wenn ich im Endeffekt damit sowohl den ganzen Bundesvorstand auch repräsentiere, wie auch natürlich die ganze Partei repräsentiere, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass ich diese Dinge spüre und auch mir selber meinen Eindruck verschaffe und dann aus diesen Wahrnehmungen heraus auch mich positioniere. Und das ist bei ihm eben aus ganz anderen Zusammenhängen. Dafür ist er stattdessen aufgefallen mit Positionen, wo ich mich frage, wo er sie hernimmt. Es fing an mit seiner Äußerung zu der Transparenz, die wir in der Piratenpartei nicht haben. Und ich darf jetzt von meiner Wahrnehmung sprechen. Das hat er nicht gesagt, aber meine Wahrnehmung ist gewesen, dass die Transparenz in der Piratenpartei ja nicht perfekt funktioniert, dann können wir sie gleich ganz sein lassen. Das war so für mich sein Schluss. Das hat er, wie gesagt, natürlich nicht gesagt, aber das kam dabei rum für mich. Das habe ich eher nicht wahrgenommen, ja. Okay, ja, das war interessant zu hören. Und das war schon für mich sehr erschreckend, weil ich gedacht habe, das ist doch nicht Piratenpartei. Dann kommen wir zu der Sprechstunde. Transparenz ist ein Thema, da kann man stundenlang drüber philosophieren und es ist jetzt ja, gibt ja auch Strömungen, an denen ich beteiligt bin, um zu einer Definition zu kommen und einer Übereinkunft von Mandatsträgern mit der Basis, wie denn Transparenz funktionieren kann. Und ein Faktor der Transparenz ist, zumindest in Dingen auch eine zeitversetzte Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen transparent nachvollziehen können, was denn was gesprochen wurde. Und das bedeutet im Klartext, dass diese Sprechstunde zum Beispiel auch für andere Hörer zur Verfügung stehen sollte, ja, mit einer Aufzeichnung. Dagegen hat er sich ja massiv gesperrt mit dem Argument, dass ja Leute innerhalb der Sprechstunde sich nicht äußerten, weil sie ja nicht aufgezeichnet werden wollen. Sich nicht äußern würden, wenn aufgezeichnet würde. Sich nicht äußerten, hört er sich so an, dass sie... Das war der Konjunktiv. Ja, okay. Ich habe so ein Febel dafür, das Wort Würde zu vermeiden, ist krankhaft, ich weiß, aber etwas ältere Sprachform, ich weiß, egal. Also sich äußern würden zur Vereinfachung, deswegen wollte er die Aufzeichnung nicht. Dann hatte ich ja sogar vorgeschlagen, in so einer Runde, dass man das aufteilt, dass man sagt, dann 30 Minuten aufgezeichnet und 30 Minuten, jetzt habe ich schon eine Zahl genannt, wie es auch mal sein soll, nicht aufgezeichnet. Und daran merkt man auch, steht nicht fest, sondern dann kam sofort die Basta-Mentalität durch. Wenn das aufgezeichnet wird, dann ist die Sprechstunde beendet. Ja, für mich ist das auch so ein Punkt, der ja einfach den Eindruck macht, dass er einerseits zwar durchaus ein nachvollziehbares Argument hat, aber nicht wirklich wahrnimmt, was unsere Partei braucht. Und da ist eben halt eine fixe Sprechstunde zu einer ganz bestimmten Zeit, eine Stunde in Mambel, ist für einen ganz relativ überschaubaren Teil der Piraten, und das waren in der Regel irgendwas um die 100 bis 150, manchmal 250, aber das ist dann wirklich schon das absolute Maximum, die teilnehmen, durchaus ein wichtiger Termin, aber es gibt sicherlich viele hundert weitere, die auch sehr interessiert dran sind, wie spricht jetzt der Bundesvorsitzende mit der Basis, und die haben im Endeffekt keine Möglichkeit, außer dass man sie auffordern kann, ja, dann kommt halt in die Sprechstunde am Montag um 21 Uhr. So, und wenn die Leute aber an dem Tag viel Arbeit haben und müde sind oder eben irgendwie anderweitig noch abends arbeiten müssen, dann können sie nicht kommen und es gibt keine Möglichkeit für sie, ihre Interessen, zumindest das in sozusagen externer Form dann irgendwann zu hören. Und das ist etwas, das finde ich auch sehr schade, weil diese Sprechstunde ist eine schöne Möglichkeit und sie ist einerseits natürlich für die Beteiligten interessant, weil natürlich das Authentische in der Situation ist noch viel intensiver, als wenn man es eben nachhört. Aber das Nachhören ist für mich das Mindeste, dass so ein Bundesvorstand eine größtmögliche Reichweite erreicht, und da sperrt er sich, weil er eben halt eine andere Argumentation vor eine mögliche Reichweite stellt. Und die ist aus meiner Sicht relativ auch daher unsinnig, weil wenn man sieht, wer überhaupt fragt und wie viele Fragen und welche Fragen gestellt werden, habe ich bisher noch kaum eine Frage gehört, die nicht gestellt werden würde, wenn es aufgezeichnet würde. Also das ist so ein Eindruck, den ich selber auch aus anderen Zusammenhängen durchaus für gerechtfertigt halte. Und allein da ist es für mich etwas, wo ich eben die Einstellung und auch jetzt über viele Sprechstunden die Entwicklung bei Bo Bernd nicht nachvollziehen kann. Ich selber würde als Bundesvorsitzender nicht auf die Aufzeichnung verzichten wollen oder zumindest eben die Aufteilung. Ich habe aber gesagt, es steht ihm ja zu sagen, ich habe auch einen Teil, der eben nicht aufgezeichnet werden soll. Aber dass es gar nicht gemacht wird, das war sehr bedenklich. Und damals ging es ja um die Transparenz in Sachen Fanjob und dann hieß es, ja, dann komm in die Sprechstunde, dann mache ich in der Sprechstunde und dann hieß es, ja, aber aufgezeichnet wird nicht. Und natürlich wollten wir fürs Grandest aufzeichnen, um das zu veröffentlichen. Denn hätten wir gar nichts veröffentlicht und wir haben ja insgesamt bestimmt 3 Stunden veröffentlicht, dann wüsste überhaupt kaum einer irgendwas über den Stand, wenn nicht noch einen anderen. Ja, wenn ich da nochmal einhaken darf, für mich ist diese ganze Piratenpartei eben eine Riesenchance, Menschen und Zielgruppen zu erreichen, die eben wenig Kontakt zur eigentlichen Politik haben, die eigentlich an der Stelle oft ja, einfach nur hören, was so durch die Nachrichten läuft und dann das sagen, oh Gott, das ist alles so furchtbar, das sind alles Idioten und Arschlöcher und sowas. Und wir haben die große Chance, dass wir gerade über solche Wege wie YouTube, Aufzeichnungen und eben auch Krähennest Podcast, dass wir ganz viele Leute, egal wann, erreichen können. Durch eigene Medien, sagen wir mal so. Und je mehr wir da zur Verfügung stellen, umso mehr Chancen bestehen, dass egal wer, wann und wie auch immer, sich mit diesen Dingen befassen kann und eben feststellt, dass diese neue Politikkultur auch auf diesem Wege entsteht, dass einfach diese Möglichkeit besteht, in Originalton so etwas nachzuhören, ne? Und eben wirklich sich damit befassen zu können, sich seine eigenen Gedanken zu machen und auch zu Dingen, die vielleicht ein paar Monate oder auch ein paar Jahre alt sind, Fragen stellen zu können. Und das ist aber genau so ein Punkt, wo die Politik sich sehr oft scheut nach dem alten Motto, was stört mich mein Geschwätz von gestern, wenn es aber in dem Moment auch kaum jemand noch nachvollziehen kann, ist es mir auch wirklich egal, was ich gestern mal gesagt habe. Wenn es jeder zu jeder Zeit wieder nachvollziehen kann, bin ich natürlich viel mehr verpflichtet, mich mit dem zu befassen, was ich sage, weil es mich immer wieder auch konfrontieren wird. Und damit bin ich viel authentischer in meiner Verantwortung, als wenn ich eben als Politiker, ganz egal durch eigene Wahrnehmungen oder auch durch Lobbyisten oder wie auch immer, meine Meinung nach dem Wind hänge oder mich eben beeinflussen lasse. Ich bin aber auch geschützt als politisch lebender Mensch. Also damit meine ich jetzt, wenn ich authentisch, bezeichne mich ja nicht als Politiker, sondern ich bezeichne mich als Basisguck als politisch lebender Mensch. Und wenn ich jetzt auch Landesvorsitzender oder Bundesvorsitzender wäre, würde ich mich auch nicht als Politiker bezeichnen. Das ist für mich die Verbindung mit einem festen Mandat. Dann glaube ich, dann kann man nicht leugnen, Politiker zu sein. Aber wenn ich als politisch lebender Mensch mich äußere und ich hinterher kritisiert werde, dann kann ich ja Dinge auf diesem Weg auch auflösen und kann sagen, Moment, es gibt da eine Aufzeichnung und es ist so und so gelaufen und dementsprechend habe ich folgende Entscheidung gefällt, ist das ja auch ein Schutz und nicht nur ein Angriff. Aber man merkt ja auch, dass es auch das Politik 1.0-Denken, Aufzeichnung ist immer eher schlecht und das heißt ja dann immer, wenn man mit Menschen darüber spricht, ja, man kann ja nicht alles transparent machen. Da fühlen wir uns als Piraten ja immer missverstanden. Nee, wollen wir ja auch gar nicht alles transparent. Aber die Dinge, wir merken es ja auch in der Fraktion. Die Fraktion wird jeden Dienstag... Fraktion in NRW, meinst du? In NRW, ja, stimmt. Ja, mein Podcast, ich habe, glaube ich, in meinem Logo Piratenpartei NRW drin stehen. Also kann man dann den Bezug herstellen. Aber du hast natürlich recht, es geht um die Fraktion in NRW. Da ich ja regelmäßigen aktiven Kontakt zu den Fraktionsmitgliedern habe, natürlich nicht zu allen, aber zu einigen, bekomme ich doch eine ganze Menge mit, die ich hier... Die Dinge hätte ich vorher so natürlich nicht erlebt. Aber wir wissen ja, jeden Dienstagmorgen kann man ja die Fraktionssitzung sich als Stream angucken, zumindest den öffentlichen Teil. Und es ist theoretisch ja so, dass im nicht öffentlichen Teil nur Personalien, also persönliche Dinge besprochen werden. Das entspricht ja der Piratenidee. Aber wenn ich 8 Stunden Stream habe, da sind wir uns einig, haben wir beide ja auch schon mal darüber gesprochen, ich kann es natürlich tagsüber nicht anschauen. Das ist unsere Kritik an die Fraktion. Ich hoffe, jetzt hört man diesmal kein Fraktionsmitglied mit, damit ich nicht schon wieder schimpfe. Nein, ich schimpfe ja auch nicht. Ich bin halt nur der Meinung, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Es ist ja auch eingesehen, soll ja kommen. Und das ist vergleichbar damit. Transparenz bedeutet ja dann auch ein aufbereitetes Format, ob das jetzt ein Podcast ist. Aber das ist auch wieder Piratenpartei. Es muss ja perfekt sein. Also es muss ein Streaming sein, es muss ein Video dabei sein, die Kamera muss bewegt werden, die muss auf die Gesichter zeigen. Und ich habe gesagt, kann man nicht einfach ein Aufzeichnungsgerät kaufen? Das, mit dem wir arbeiten, kostet keine 200 Euro. Und das schließt man an und dann hat man Audio. Das wäre doch schon mal toll. Ja klar, das ist eine gute Basis. Also ich denke, das ist ja unser großer Vorteil, dass wir ja in jeder Hinsicht so EDV und Technik affin sind, sodass wir eben relativ mit überschaubarem Kostenaufwand viele Ebenen bedienen und nutzen können. Ne? Und das ist eigentlich wirklich die große Chance. Und da macht die Piratenpartei natürlich schon viel draus, aber im Endeffekt immer noch viel zu wenig. Ne? Also weil die einfachen Lösungen dann manchmal auch nicht gesehen werden. Also ja, klar, weil die einfachen Lösungen nicht gesehen werden. Und diese Dinge sind nebeneinander wichtig. Auf der einen Seite ist es manchmal, wie zum Beispiel beim Autofahren, viel einfacher und sinnvoller, eben halt eine Tonaufzeichnung zu haben, die man hören kann und an der man sich dann im Endeffekt an dem Inhalt entsprechend entlanghangeln kann und eben auch Informationen verarbeiten kann. Und die Stream-Geschichte hat natürlich auch ihren Sinn, weil natürlich dieses Thema zu sehen, wie verhalten sich die Menschen, wie sehen sie aus, wer ist es wirklich, weil das ist ja auch wieder bei 20 Teilnehmern, zum Teil auch noch einer gewissen Anzahl an Mitarbeitern oder anderen Gesprächspartnern, die dabei sind, ist es natürlich nicht ganz einfach, an den Stimmen wirklich zu erkennen, wer ist wer. Der ja, sagt, also wenn man ein bisschen Politik interessiert ist und nicht mit den Leuten zu tun hat, regelmäßig und sich das regelmäßig, dann hat man keine Chance. Ich glaube, wir beide hören den Großteil der Stimmen einfach raus, weil wir uns regelmäßig damit beschäftigen, was kann man nicht. Aber hier gilt doch besser halbrichtig als gar nicht. Auf jeden Fall. Und viele haben die Meinung, ja, wenn, dann machen wir das richtig. Wir machen es richtig, heißt aber seit Mai halten sich unsere Piraten in der Fraktion auf und seit Mai haben wir genau das Problem nicht lösen können. Aber gut, das war jetzt ja dem Thema Transparenz geschuldet, warum wir das als Beispiel aufgegriffen haben. Wobei jetzt das mal zur Fraktionssitzung einfach nochmal ein letzter Eindruck von jetzt vergangene Tage, da war am Donnerstag oder Freitag eine Fraktionssitzung als Vorbereitung für eben die nächste Haushaltsdebatte, die irgendwie am 7., 8. November ansteht. Und da ist natürlich eine Menge vorzubereiten. Also haben sie dann so eine Sonderfraktionssitzung eingeschoben. Und die habe ich teilweise gehört. Und man merkt schon, dass die Fraktion und auch die einzelnen Verantwortungen eben in den Ausschüssen sich weiterentwickeln, dass also die Beiträge durchaus konkreter, fassbarer, auch eben glaubwürdiger, wirksamer werden. Und immerhin ein bisschen Selbstlob ist ja auch wichtig. Am Ende hat Joachim noch mehrfach betont, dass man sich ja auch mal loben dürfte, dass man politisch jetzt mittlerweile ja doch sich erheblich entwickelt hätte. Und ich denke mal, bei der nächsten Haushaltsdebatte ist schon einiges zu erwarten, was da an Beiträgen, auch an Einbringen von Vorschlägen für Haushaltsentwicklung eben zu erwarten ist. Ne? Also ja, wir sprechen jetzt ja über den Haushalt 2012. Ja, natürlich. Das aber ist ja an sich eine Farce, aber gut, das ist ja das ist eine Farce, aber es hat den Vorteil, dass man da zwar nicht wirklich was erreichen kann, aber man kann eben gewisse Dinge üben. Und man kann eben sagen, wir nutzen diese... Hat die Fraktion ja auch von vornherein so gesehen. Ja, ja, genau. Also wir nutzen das jetzt wirklich, um das ernst zu nehmen, weil sonst könnte man ja eigentlich sagen, ja komm, scheiß drauf und wir kümmern uns um andere Dinge, aber sie sehen das schon als einen ganz wichtigen Part, wo man vielleicht dieses Klarmachen zum Ändern auch dran festmachen kann. Und da bin ich jetzt erstmal gespannt, was eben tatsächlich an Inhalten und Vorschlägen eben dann auch reinkommt in die Debatte und wie man das dann eben auch kampagnenorientiert für den 2013er Haushalt dann eben für die Zukunft nutzen kann. Also der Pupe, der würde für das, was ich jetzt sage, wahrscheinlich einen Tusch spielen, denn ich muss ja auch mal Lob für die Fraktion aussprechen. Denn wir werden ja so gerne mit den Grünen verglichen. Ich weiß es nur vom Hörensagen. Mich gab es da noch nicht, als sie eingezogen sind. Wann sind sie eingezogen? Wann war das? 82 sowas. Aber natürlich gab es mich da schon. Schon lange her. Ja, aber schon lange her. 30 oder 35. Ich war politisch noch nicht so interessiert. Aber es heißt, dass die Grünen in den ersten Landtagsfraktionen schlichtweg nicht gearbeitet haben. So gar nicht. Und wenn man sieht, was unsere Piraten da machen, nicht nur in NRW, sondern in allen Fraktionen, es wird tatsächlich verdammt hart gearbeitet. Und wenn die Vergleiche mit den Grünen immer aufgegriffen werden, dann dürfen wir das vielleicht auch mal betonen, dass das bei uns anders ist. Bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, aber die, glaube ich, liegen auch gar nicht in der politischen Fraktionsarbeit. Die liegen eher miteinander und dem, was der Bürger außen wahrnimmt, nämlich Streitereien. Da liegen eigentlich unsere Schwierigkeiten. Ja, wohl vielleicht nochmal ein Satz zu dieser Thematik. Ich denke auch, gerade im Hinblick auch auf mögliche Bundestagseinziehen und auch andere kommende Landtage, man muss sich schon sehr klar sein, dass die Anforderungen, auch die Selbstanforderungen an Piratenpolitiker in diesen Ämtern viel, viel höher sind als eben alles das, was in der Politik 1.0 bisher üblich war. Weil in der Politik 1.0 ist es so, es gibt eben sehr, sehr strenge Regeln, wie Dinge auch hierarchisch strukturiert sind. Und es gibt die sogenannten Hinterbänkler, die halt irgendwie ein bisschen was tun können oder auch nicht, wo man das gar nicht so mitkriegt und wo eben auch, sagen wir, dieses Thema Nebeneinkünfte überhaupt kein Problem ist, weil man ist eben dann ab und zu mal im Bundestag von 50, 100, 150, 200 Abgeordneten einer Fraktion und tut was oder auch nicht, keiner merkt es im Endeffekt, wenn man sich nicht wirklich darum kümmert. Und bei eben erstens den überschaubaren Zahlen, die Piraten im Moment natürlich in solche Parlamente auch eben hereinbringen können, steht jeder natürlich auch in der parlamentarischen Arbeit unter einem großen Leistungsdruck. Und hat gleichzeitig einen mindestens genauso großen Druck im Sinne der Kommunikation mit der Basis, mit dieser Anforderung klar machen zum Ändern, also nicht einfach nur zu schauen, wie macht man das denn und wie kommen wir damit klar, sondern wirklich zu sagen, wie können wir denn ändern? Was ist unsere Chance zu ändern? Und insbesondere als kleine Oppositionspartei kannst du im Prinzip ja erstmal ja nichts ändern. Und du hast diese drei Pole, an denen du hängst und die alle den ganzen Mann, die ganze Frau fordern. Mhm. Und im Endeffekt hast du eben auch nur deine 168 Stunden in der Woche und irgendwann musst du auch noch mal schlafen und vielleicht auch noch ein bisschen Privatleben haben. Ja, das sollte ja auch im Terminkalender draufstehen. Ne? Aber lass uns nochmal zurückkommen zu Johannes und lass uns doch mal eine Prognose abgeben. Also ich oute mich jetzt hiermit als Johannes-Unterstützer und das ausgerechnet ich sowas mal sagen würde über jemanden, der das... Das erstaunt bildet. Mich auch, ja. Ja. Warum denn? Harald! Ja, man sagte ja nach, dass du sozusagen durch deine eigene FDP-Vergangenheit ja eher so ein Tirsalis-Jünger sein könntest, also ohne Gottes dass ich Willen. Da jemals was von gehört habe, aber wenn man das so übersetzt und irgendwelche Schwätzer in unserer Piratenpartei haben sowas mal leichtfertig geäußert. Und das aber ich denke mal... Ich war mal irgendwann 1995... bis, glaube ich, 97 war ich Mitglied bei der FDP. Und ich habe dieses geschichtliche Manko mal geäußert, dass ich mal bei der FDP-Parteimitglied war. Dafür bin ich dann auch schon oft hart bestraft worden. Also es ist echt eine Schande, so eine Vergangenheit zu haben, dass man mal 2 Jahre in einer solchen Partei war. Also unfassbar für mich. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, die andere Position ist, und da denke ich mal, hast du natürlich eine Position, wo du ja sehr viel lernen kannst über die Krähennest-Podcast. Ich habe unglaublich viel gelernt. Und daher ist natürlich die Möglichkeit, auch in die Bereiche sehr tief reinzugucken, mit denen du dich vorher vielleicht selber gar nicht so befasst hast, ja eben sozusagen auf der Hand liegen. Deswegen macht mir das ja so viel Spaß. Ja. Ich habe ja nicht mehr Möglichkeiten als andere Piraten auch. Dafür ist ja alles transparent. Man beschäftigt sich aber automatisch mit viel mehr Dingen, als man das normalerweise täte. Und so viel darf ich verraten. Es gibt natürlich gelegentlich mal Vor- oder Nachgespräche, wo die eine oder andere Information rüberkommt, die mehr rüberkommt, als veröffentlicht wird. Aber das ist, sag ich mal, im Promille-Bereich und in der Regel gibt es keine großen Geheimnisse, die ich mitbekäme, die nicht jeder andere auch kennen würde. Nee, aber das ist ja schon kein Geheimnis mehr. Wieder mal ein genauer Punkt, der unsere Partei ausmacht. Wir sind die Mitmach- und auch die Machpartei. Und du hast eben gesagt, ich mache da mit und mache sowas eben jetzt mal federführend. Und ganz, ganz viele sind eben auch mit eingestiegen ins Krähennest. Und das ist ja auch eine ganz tolle Geschichte, weil man darüber eben auch viel mehr erreichen kann, als man selber mit seiner beschränkten Zeit erreichen kann. Das muss man sich doch mal angucken innerhalb einer Partei. Da gehe ich hin und ich habe irgendwann mal entschieden, mir macht Podcasten Spaß. Ich habe diesen eigenen Podcast gemacht, der jetzt natürlich sehr darunter leidet unter der Krähennestarbeit, aber gut, ist eben so. Dann gehe ich hin und sage, hey, Podcast macht mir Spaß. Und ich finde, das fand ich und finde ich immer noch, es gibt einfach von der Piratenpartei kaum Podcasts, die nachhaltig funktionieren. Außer ein paar Feeds, wo halt dann mal irgendwelche Sitzungen laufen oder so, die dann regelmäßig bedient werden. Aber wirklich kontinuierlich gab es nichts. Also habe ich gesagt, machen wir das mal für NRW. Bin Mitglied der AGÖA. Ich glaube, wir beide damals der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit geworden und hatte das vorgeschlagen. Das Feedback war, ja, mach mal. So, genau das habe ich getan. Aber wir sind jetzt wieder abgeschweift. Wir wollten eigentlich über Johannes Ponada und mögliche Vorstandswahlen reden. Das tun wir sofort. Ich wollte über die Möglichkeiten der Piratenpartei sprechen. Okay. Ich wollte das noch einfügen, weil wir das gerade gesagt haben. Ich komme also in diese Gruppe, in diese Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit und sage, ich will das machen. Sofort sind ganz viele dabei, die sagen, ich möchte das auch machen. Ich sage jetzt mal insgesamt 10 Leute. Und wir stellen gemeinsam auf einmal das Ding auf die Beine und das funktioniert bis heute gut. Toll. Ja, in jeder anderen Partei müsste das doch lange geplant werden. Ja, und es müsste ganz viele Ebenen überschreiten, damit sowas überhaupt genehmigt wird, damit man das überhaupt machen darf. Da setzt sich ein Basispirat hin und macht ein Interview, wie ich das heute getan habe, mit Johannes. Mal eben, weil ich den ansimse und sage, Johannes, gib mir ein Interview und dann wird das gemacht und dann, da kann doch nicht einfach jemand das Ding dann auf Sendung schicken, dann das geht ja nicht, da muss ja auch nochmal an 3 Stellen nachgefragt werden, ob der das denn darf. Und das macht natürlich Laune. Das ist aber der Punkt Vertrauensvorschuss innerhalb der Partei. Dass man mir als Parteimitglied das Vertrauen gibt, dass ich das nicht missbrauche oder wer weiß irgendwas mit dieser Möglichkeit anstelle im Namen der Piratenpartei, weil das Krähennest ist Piratenpartei und da könnte man groben Mundfug anstellen. Das ist toll und es funktioniert ja auch. In seltenen Fällen geht irgendwo irgendwas daneben innerhalb der Partei. Jetzt nicht im Krähennest, das ist zum Glück noch nicht passiert. Ja, das waren ja unsere Sorgen. Es könnte ja einer dazukommen und irgendwas veröffentlichen, was gar nicht Parteimeinung ist. Aber das hat funktioniert. Aber kommen wir zurück zum Thema Johannes, weil ich will ja uns beiden, also ich mache das eine Prognose entlocken. Ich habe mich also auch jetzt gerade geoutet als Unterstützer von Johannes, weil ich denke, dass ihm da sehr viel Unrecht widerfährt. Ich habe es ihm heute am Telefon noch gesagt, dass ich ihn darum bitte, weiterzumachen. Ich habe ihm aber auch gesagt, dass ich, ob er dafür verantwortlich ist oder nicht, ist auch nebensächlich, die Hartz-IV-Debatte, ich weiß, es heißt eigentlich ALG II, aber es wird auch genannt Hartz-IV-Debatte. Deswegen haben wir natürlich in der Partei ein paar Probleme gehabt, weil er immer nur in der Presse als der Hartz-IV-Empfänger wahrgenommen wird, was aber nicht mal stimmt, auch das wissen wir. Und er hat auch ja nur teilweise ALG II empfangen, aber in der Öffentlichkeit ist er derjenige, der nicht arbeiten will. Was ja auch immer sehr scharf ist. Ne? Da arbeitet einer locker 16 bis 18 Stunden am Tag für die Piratenpartei, während alle anderen politischen Geschäftsführer in der Bundesrepublik vom Steuerzahler finanziert sind. Und zwar mit Sicherheit einen sehr ordentlichen Gehalt. Und dem Mann wird gesagt, du arbeitest ja nicht. Ne? Also eine Schande, dass er dann Hartz IV beziehen würde, was er ja nicht mal tut. Das ist ja das Allerbeste dabei. Die Debatte finde ich nicht schön, die stört mich massiv und ich glaube, dass sie auch tatsächlich zu Schaden in der Bundestagswahl führen kann. Ich vertraue aber Johannes, wenn er sagt, er macht weiter und die Basis ihn haben möchte, dass er das in den Griff kriegt und das muss man in den Griff kriegen. Aber das wäre der einzige Kritikpunkt. Wenn ich da einhaken darf, für mich ist eben auch sehr interessant, wir sind ja angetreten, ganz massiv immer mit diesem Spruch klar machen zum Ändern und auch mit der Begrifflichkeit, dass wir eine neue Politikkultur entwickeln wollen. Natürlich interagieren wir mit der vorhandenen Politik, also wir können nicht einfach nur im luftleeren Raum eine neue Politikkultur entwickeln, sondern wir müssen sie auch in der Auseinandersetzung mit der vorhandenen Politik, die wir Politik 1.0 nennen, eben auch leben. Und da ist aber Johannes jemand, der sehr konsequent immer wieder sich erstens Gedanken macht und auch in seinem Handeln genau das eben sieht und genau das tut und eben sagt, wir müssen anders sein und wir dürfen nicht in diese Mechanismen verfallen und uns in diese Mechanismen hineinziehen lassen, die die Politik 1.0 hat. Und da ist eben für mich die Wahrnehmung, dass bei den meisten anderen Bundesvorständen, insbesondere denen, die zwangsläufig für Außenvertretung da sind, also Vorsitzender, stellvertretende Vorsitzende, eben ganz viel erkennbar, wo sie intransparent und auch von ihrer Art, damit umzugehen, sehr erpicht darauf sind, mit dieser Politik 1.0 zu interagieren. Und sich deswegen auch, sei es aufgrund ihrer eigenen einfach Sozialisierung, wie ich das immer nenne, da voll drauf einlassen oder weil sie der Meinung sind, dass das ihnen und der Partei nutzt. Ne? Mhm. Und der Einzige, wo ich eben erkennen kann, dass er einfach ganz konsequent sagt, wir müssen anders mit diesen Dingen umgehen und ich fordere das einfach überall, wo ich kann, ein, ist Johannes Ponada. Und damit entsteht natürlich eine gewisse Spannung an der Stelle. Und was ich erschreckend finde, ist eben, dass es tatsächlich im Bundesvorstand eine Konstellation von 8:1 gibt, dass es 8 Bundesvorstände mal vor den Rücktritten oder den möglichen Rücktritten gesehen gibt, die mit dieser Einstellung, dieser Konsequenz, die ein Johannes Ponada an den Tag legt, einfach so ihre Probleme haben, dass sie ihm versuchen, Maulkorbe anzulegen oder auch ihn eben, teilweise sogar zum Rücktritt auffordern. Ja, das Schlimme ist ja, wir wissen ja nicht, was der wirkliche Grund ist. Wir bekommen ja als Basis nur gesagt, ja, auf der einen Seite, so sagte ja wohl Sebastian Nerz, ist mir zugetragen worden, es war im dicken Engel, es war nicht aufgezeichnet, ich konnte es im Nachhinein nicht anhören, das Übliche halt. Ja. Also zumindest wüsste ich nicht, dass es aufgezeichnet worden ist, ich hätte es mir gerne angehört und wir hätten es auch gerne im Krähennest veröffentlicht, aber gut. Er hat wohl gesagt, ja, wenn ihr alle wüsstet, was alles so im Hintergrund gelaufen ist. Da kommt natürlich der Vorwurf, das ist intransparent. Daraufhin wird dann gesagt, ja, ihr wollt ja nicht, dass wir Streitigkeiten nach außen tragen. Aber man kann aber Positionen auch durchaus nach außen tragen oder auf eine andere Art und Weise nach außen tragen. Und man muss das aber, wie es ja gemacht worden ist, nicht plötzlich per Twitter dann eskalieren lassen. Und ich glaube, es war ja Sebastian, der es hat eskalieren lassen. Nö, das wollen wir tatsächlich nicht. Das brauchen wir nicht. Da kann man in der Tat dann miteinander sprechen. Ist auch sicherlich nicht einfach. Aber schlussendlich wissen wir gar nicht, was im Hintergrund läuft. Aber die, die an die Öffentlichkeit treten schlussendlich und die Streiterei nach außen tragen, das ist nicht Johannes Ponada. Also, aber wir können ja als Basis, sollen wir mal entscheiden und im Zweifel sagen, ob der Johannes tragbar ist oder nicht. Ja. Nach meinem Kenntnisstand, ich glaube, er hat keine Kinder gegessen. Und auch keine goldenen Löffel veruntreut. Die haben wir in der Partei nicht, wir haben kein Geld. Also, insofern ist das sehr, sehr, sehr wichtig, ja. Ja, hätte er das getan, hätte man ja einen Grund, ne? Und dann wäre die Sache erledigt. Aber gut. Wobei wir waren ja in dieser Überlegung auch, wie kann das weitergehen, was kann passieren? Und ich denke, da muss ich hier mal unterbrechen, weil das wollte ich jetzt gerade sagen, was kann passieren? Laut Satzung brauchen wir im Vorstand 5 Leute. Wir brauchen keine 8. Genau. Das bedeutet ja im Klartext, wenn die Ankündigung von Matthias Schrade alias Kungler wahr wird und er geht nicht, so habe ich seinen Blog-Eintrag interpretiert, wenn Johannes nicht geht, dann gehe ich. Lieber Matthias, damit muss ich sagen, nimmst du dich selber unglaublich wichtig. Und nehmen wir an, er würde gehen, Julia Schramm geht ja, und selbst Johannes würde gehen, dann wären ja immer noch 5 Vorsitzende da. Also von daher haben wir ja gar keine Krise. Der Vorstand würde ja funktionieren. Oder so nicht. Das ist ja oder so, da die Piratenpartei ja grundsätzlich auch jetzt wieder sehr konsequent mit Beauftragungen für bestimmte Aufgaben und Themen arbeitet, braucht man im Vorstand eigentlich auch nur eine sehr überschaubare Positionierung, um solche Beauftragungen auch wirklich in irgendeiner Form nachvollziehen und auch im Endeffekt begleiten zu können. Mhm. Aber dieses Thema Beisitzer ist natürlich eine Geschichte. Grundsätzlich machen in allen Vereinen und Parteien Beisitzer eben immer bestimmte Aufgaben. Und wenn man Beauftragungen verleiht an Piraten, die sich eben wirklich mit Themen gut auskennen und da entsprechendes Know-how und Fähigkeiten einbringen, dann ist das im Endeffekt genau das gleiche wie ein Beisitzer und dementsprechend braucht man keine Beisitzer, wenn man Beauftragte hat. Ne? Und dementsprechend ist eigentlich auch ein Vorstand, der aus eben einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter, möglicherweise zwei Stellvertretern und eben einem Generalsekretär und einer Schatzmeisterin besteht, allemal ausreichend. Ne? Und ein politischer Geschäftsführer, der kann genauso gut stellvertretender Vorsitzender sein oder eben politischer Geschäftsführer. Also die fünf macht schon Sinn, auf jeden Fall. Und alles Weitere funktioniert aus meiner Sicht mit Sicherheit besser, wenn man eben halt in diese Thematik der Beauftragung geht. Aber das ist jetzt ja auch gar nicht das Problem, oder? Ja, es ist schon ein Problem, weil es gibt eine Logik in der Arbeitsorganisation, die heißt, dass Teams mit fünf Menschen am besten funktionieren. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die schon seit über 100 Jahren in allen Strukturen verfolgt wird, seit die Industrialisierung sich weiterentwickelt. Und es wurde immer wieder versucht, diese Fünferkonstellation zu verlassen, sie größer zu machen oder kleiner zu machen. Und es ist immer wieder drauf gekommen, am besten funktioniert die Fünf. Und deswegen ist eigentlich jede heutzutage Idee zu sagen, wir können das besser, ist im Prinzip völliger Blödsinn, weil es sich eben seit über 100 Jahren einfach immer wieder bestätigt hat, dass diese Fünferkonstellation optimal ist. Und alles andere ist schwierig. Und das zeigt sich jetzt bei uns genauso, dass eben 7, 8, 9 Vorstandsmitglieder viel höhere Konfliktpotenziale bieten als eben diese klassischen 5. Weil die 5 müssen in bestimmten Aufgaben ziemlich viel erledigen und haben gleichzeitig eine gewisse Verpflichtung, sich miteinander zu einigen. Und dann funktioniert das. Und bei 9 Leuten gibt es immer einen relativ erkennbaren Teil von 1, 2, 3, die deutlich weniger machen als die anderen, und allein daraus entstehen schon Konflikte. Und das kannst du bei 5 gar nicht leisten. Also zur Prognose, die ich uns selber entlocken möchte. Ich gebe meine ja auch ab gleich. Was glaubst du denn, wie es ausgehen wird? Erstmal, werden wir auf dem Bundesparteitag zu einer Abstimmung kommen? Das haben wir, glaube ich, heute gar nicht erwähnt. Meine Wahrnehmung ist, dass Piraten eigentlich nicht über eine Personalie entscheiden möchten, weil wir nur Programmatik haben. Also erstmal vielleicht ein Satz, eben in ziemlich genau einem Monat steht der Bundesparteitag in Bochum an, 26. 27. November. Und da geht es eben darum, dass wir viele Dinge im Grundsatzprogramm und auch in Richtung Wahlprogramm eben diskutieren wollen. Es gibt hunderte von Anträgen, also wirklich ein ganz, ganz großer Input, der kaum zu schaffen ist. Aber umso mehr muss dieser Parteitag eben schauen, dass er so viel schafft wie möglich. Ne? Und deswegen wäre natürlich die Sorge, wenn wir einen Vorstand neu wählen müssen, dann kriegen wir keine Programmatik hin. Ja, also ich sehe, also einen Vorstand neu wählen auch für völlig unrealistisch an, weil auch bei neuen Gesichtern geht es natürlich darum, dass man sie gut kennenlernen kann, auch über das entsprechende Grillen und die Diskussion im Vorfeld. Steht ja auch gar nicht zu Debatte. Das geht gar nicht. Ne? Das, was Johannes ja sagt, was er machen möchte, ist, dass er hingeht und sagt, ja, ich... er wäre bereit, die Vertrauensfrage stellen zu lassen, wenn Piraten das wünschen. Ja, also, er selber wird es nicht tun. Also was ich gehört habe über ihn oder auch über andere, ist, dass eben aus verschiedenen Richtungen dieses diskutiert wird, dass eben Basispiraten unzufrieden mit dem Vorstand sind, auch durchaus unzufrieden mit seiner Außenwahrnehmung und möglichen Rückkopplungen, dass der Hartz-IV-Pirat der Partei schadet ist. Und dass aus diesem Grunde eben grundsätzlich der Vorstand in Frage gestellt wird. Er selber, aber auch der Vorstand, auch andere Vorstandsmitglieder. Naja, die anderen Vorstandsmitglieder werden wegen ganz anderer Dinge, zum Beispiel wie die ich gerade geäußert habe, in Frage gestellt. So. Das ist ja auch der Punkt, den man, also ich habe das Gefühl, dass in einigen Stellen sich da alles auf Johannes Pona kanalisiert. Also ich darf ja auch sagen, ich habe ja mit ihm gesprochen. Ich habe ihn ja gefragt. Ich sage, möchtest du jetzt deine Personalie zum Thema auf dem Bundesparteitag machen? Da hat er gesagt, nein, das möchte ich nicht. Er sagt aber, es kann natürlich passieren, dass es Piraten tun, und dem wird er sich nicht verschließen. Und ich habe ihn auch gefragt, wirst du denn, wenn eine Vertrauensfrage gestellt wird, dass Piraten sich gegen dich aussprechen? Und da hat er gesagt, ja, er wird sofort den Platz räumen. Umgekehrt wird er aber auch entsprechend bleiben. Ja. Und das kann ja in 20, 30 Minuten abgehandelt sein. Ja, ich denke auch, dass das grundsätzlich schnell gehen kann, insbesondere unter dieser Überlegung, dass die Piraten, die da hinkommen, ja programmatisch arbeiten wollen. Das ist ja nicht so, dass man sich davor drücken will. Und dementsprechend glaube ich durchaus, dass man darüber diskutieren kann, ja, darüber diskutieren kann. Wie machen wir mit diesem Vorstand weiter? Machen wir mit diesem Vorstand weiter oder sollten wir überlegen, auch gerade für die Bundestagswahl eine andere Besetzung eben auch in diese Aufgabe zu schicken? Und das ist zumindest eine Frage, die kann man auf jeden Fall diskutieren, weil man dann auch sagen kann, in 2 Monaten oder 3 Monaten machen wir eine Überprüfung oder in einer Art, dass wir sagen, wir wählen die entweder tatsächlich nochmal neu oder wir wählen andere. Ja. Und haben dann eine Möglichkeit, immer noch mit dem Vorlauf von 5-6 Monaten bis zur Bundestagswahl einen dann auch bestätigten oder eben halt neu gewählten Vorstand zu haben, der diese Dinge dann auch mit entsprechender Werf und auch in Kenntnis der Konfliktkonstellation von vorher eben in Angriff nehmen kann und auch begleiten und führen kann. Mhm. Ja, Bernd hat ja nun mal, der Bernd hat ja nur auch jetzt nun mal geäußert, dass er mit Johannes nicht zusammenarbeiten kann. Ja gut, das ist natürlich eine ganz harte Konstellation, auch gerade wenn das jetzt offiziell in der Presse steht oder schon. Da frage ich mich doch immer wieder, warum ist denn die Äußerung, das ist immer das Interessante, warum ist die Äußerung zuerst bei der Presse? Warum müssen wir Piraten das aus der Bild-Zeitung erfahren? Ja, das ist peinlich in jeder Hinsicht, gerade in unserer Konstellation, wie wir diese neue Politikkultur entwickeln wollen, weil es eben dann auch Leute zwangsläufig frustriert und es gibt ja auch einige prominente Austritte aus der Partei und das ist natürlich also prominent einfach von Piraten, die sehr viel geleistet haben, sich sehr intensiv eingesetzt haben. Fallen einige ein, ja. Und das ist natürlich sehr schade und hilft nicht diesen Willen oder auch diese Hoffnung, die wir haben in der Piratenpartei, ernsthaft voranbringen zu können. Wir müssen uns immer wieder mit diesen, Friktionen, Verwicklungen und Problemen, die jetzt in dem Bereich der öffentlich vielfach wahrnehmbaren passieren und bewegen, auseinandersetzen. Und einige lassen sich davon aus der Ruhe bringen und sind frustriert. Andere machen ihre Arbeit genauso weiter wie vorher, sodass ich also noch keine wirkliche Sorge um die Piratenpartei habe. Aber es ist natürlich schon wichtig, in so einer Konstellation, wo man tatsächlich den Bundestag erreichen, entern, wie wir so schön sagen, will, dann brauchen wir natürlich einen Vorstand, der sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt und eben auch einfach sich gegenseitig in die Pfanne haut. Ne? Das kann ich sagen. Die Theorie der Piratenpartei sagt ja, der Bundesvorstand ist ja reiner Verwaltungsvorstand. Die Praxis sagt, das ist nicht so, weil die Presse unbedingt einen Vorstand haben möchte. Und ich glaube, der Bürger kennt das auch so aus der Vergangenheit und das ist natürlich schwierig, die Menschen da umzugewöhnen. Wir können nicht der Presse sagen, wenn du wirtschaftspolitische Infos hast, dann wende dich bitte an den Koordinator eines Arbeitskreises. Das würde nicht funktionieren. Wäre aber eigentlich zum Beispiel der richtige Weg in der Piratenpartei. Denn politische Fragen an einen Bundesvorsitzenden zu stellen, ist schon deshalb gemeint, weil der eigentlich die Antwort schwieriger ableiten kann aus dem Stand, als das die Leute können, die jeden Tag damit zu tun hätten. Aber gut. Was glaubst du denn, was passieren wird? Glaubst du, dass es zu der Personalfrage kommen wird am Bundesparteitag? Also ich glaube, und das ist das Einzige, was ich für realistisch halte, auch einfach von der Konstellation der Piraten, die dort zusammenkommen, ist, dass man darüber diskutiert, ob man mit der Gesamtkonstellation des Vorstandes weitermachen will. Mhm. Da bin ich ziemlich sicher, dass es eine große Mehrheit gibt, die das nicht wollen wird. Und ich glaube nicht, dass es eine Misstrauenskonstellation gegen einzelne Bundesvorstände gibt, sondern eher eine Konstellation, dass man sagt, der Bundesvorstand muss grundsätzlich neu gewählt werden. Also jede Position muss entweder bestätigt oder neu gewählt werden. Und das wird dann eben halt irgendwann im Januar, Februar oder März. Halte ich für sehr sinnvoll. Aber ich glaube, dann wird es eben nicht nur um Johannes gehen. Da ist man sich nur innerhalb des Bundesvorstands, sind sich einige Leute da offensichtlich sehr einig, dass Johannes das Problem ist. Ich sehe das natürlich nicht so. Ich sehe die Probleme nur bei anderen Leuten. Das einzige Problem habe ich ja genannt, was ich bei Johannes sehe, was ich aber glaube, was man in den Griff kriegen kann. Es wird dann jetzt spannend werden, was passiert. Ich glaube, wenn die Vertrauensfrage gestellt wird auf dem Bundesparteitag, dass Johannes da sicherlich nicht als großer Sieger hervorgehen wird, aber meine Wahrnehmung sagt es, dass man ihn unterstützen wird. Ich werde am Ende sehen, ob ich recht behalte oder nicht. Ja, er wird auch auf diesem Bundesparteitag in Bochum, weil je mehr diese Dinge diskutiert werden in der Partei, umso mehr Leute werden auch alleine deshalb nach Bochum fahren, um nicht die Gefahr zu laufen, dass sie nachher aus dem Stream oder aus dem Twitter erfahren, dass Johannes Ponada dort eben per Misstrauensvotum abgewählt worden ist. Mhm. Und ich bin ziemlich sicher, wenn es einen Parteitag geben wird, der eben vor entsprechend langfristig vor der Bundestagswahl zum Thema Bundesvorstand stattfindet, dass das eben ein sehr großer Parteitag wird, weil eben tatsächlich sehr viele Piraten, die unter anderem einen Johannes Ponada gerne bei dieser Aufgabe, eine neue Politikkultur zu entwickeln, an vorderer Position sehen wollen, dorthin kommen. Es werden dann auch viele kommen, die eben den Hartz-IV-Piraten weghaben wollen. Und dementsprechend ist das natürlich für unsere interne Entwicklung durchaus eine ganz spannende Position, weil man eben einfach viel mehr Menschen bewegen kann, sich zu engagieren und auch sich auf den Weg zu machen, sowas Auge in Auge und nicht nur im Mumble oder Stream zu diskutieren oder vor einem Stream. Also im Stream kommt ja auch ein Parteitag einfach nicht rüber. Nee, klar. Aber eben, also ich bin ziemlich sicher, wenn das so kommt, dann wird das einer der spannendsten und größten Parteitage, die Piratenpartei je gesehen hat. Und als grundsätzliche Mobilisierung und Auftakt für einen Wahlkampf ist das auch durchaus eine geniale Nummer. Also ohne jetzt den Vorstand bewerten zu wollen, bei dieser Nummer, neuer Vorstand, bei den ganzen Vorwürfen, die wir von außen haben, wäre natürlich auch ein neues Signal, wenn es da eine Änderung gibt zumindest. Also insofern würde ich das als sehr positiv sehen. Im Moment ist es ja immer, wird ja von der Presse, naja, ich habe es damals gesagt, als die in Berlin eingezogen sind. Ich habe vom Fernseher gestanden, habe mich riesig gefreut und habe aber gedacht, das ist ja Wahnsinn, was da passiert ist. Und was um die 8%, die sie damals bekommen haben. 8,9, fast 9. 8,9%. Wahnsinn. Er hat damals gesagt, das geht nicht lange gut. Die Piraten müssen sich darauf einstellen. Das ist keine Einbahnstraße. Die Umfragewerte werden sinken. Es wird irgendwas passieren. Ich habe doch nicht damit gerechnet, dass wir dann gleich 4 Landtage entern. Das war für mich unvorstellbar. Jetzt ist es passiert und jetzt ist das eingetreten, was ich schon viel früher gesehen habe. Jetzt bin ich aber kein großer Prophet. Also die Partei, die nie verloren hat, die hat es noch nicht gegeben. Und das trifft natürlich die Piraten auch. Klar. Aber ich glaube, uns macht das alle eh ganz entspannt mit den vielleicht teilweise auch unter 5%, die wir hatten. Wichtig ist dann, was im nächsten Jahr passiert. Ja, Harald, ist spät, sollen wir den Podcast einfach mal beenden? Ich denke schon. Also wir sind sehr gespannt auf das, was uns wiederholen das dann, wenn es dann weitergegangen ist. Können. Also und wir können das ja zu gegebener Zeit fortsetzen oder ergänzen dann. Wir machen hier wir machen hier im Team den Bela Riti der Piratenpartei. So, ich danke fürs Zuhören. Harald, danke für den Besuch. Das war ein Podcast hier. Wir sitzen hier tatsächlich ohne Mumble, real life. Was ja. In dieser Welt und trotzdem für alle hörbar. Bis dann, tschüss. Ich wollte noch ein Tschüss von dir. Ja, tschüss, vielen Dank. Danke, gerne wieder. Intro- und Outro-Musik Titan von Epic Soul Factory. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter www.extratobi.de.